Wein Michel und dann wird es wieder hell. Wenn's Person nebenan sieht man dann, sieht man dann, wie verliebt es sich, wie schön zärtlich in die Augen sieht. Du liebe Mann, tu vas mourir. Oui, va mon bateau, va, va le nom, c'est le pays qui m'a donné le jour.